Klangfassade. Das war das Jahr 2013 mit der Klangfassade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr euren Spaß an den verschiedenen Umgebungen hattet. Danke auch an alle die, die bei Flitter gespendet haben. Dieses Jahr ist dieser Podcast auf eine Gesamtlaufzeit von etwa 3 Stunden gekommen und hatte 19 Ausgaben. Naja, mit dieser sind es jetzt 20. Danken möchte ich auch den Jungs von Podcast-Ideen, ohne dessen Blog ich nicht dieses Format produzieren würde, und Marc Leindecker für die Hilfe in Sachen Audiotechnik. Eine Hausaufgabe möchte ich euch auch noch mitgeben. Ich habe keinen Überblick, wie viele Hörer dieser Podcast hat, und würde euch bitten, das Wort Windböe an die Kanäle der Klangfassade bei Twitter, app.net oder einfach per E-Mail, also info@klangfassade.de, zu schreiben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder.